Byte FM. Es ist 23 Uhr. Herzlich willkommen zur Tiefenschärfe bei Byte FM. Am Mikrofon ist Dirk Domin. Lake crack, rock, these pipelines from servers scattered across the globe tap directly into your dome. Every day, all day long is home invasion. Beer packed in pill form, modified to suit your preference. Everything gets personal as it gets personalized down to the trap buried in a headline. Doctor to suit your taste. Every rift and division monetized at the rate of the click through. When that trigger hits, you lose control and black out on adrenaline. Simple math. But none of that shit adds up. Well, not to me, not to a waking mind. But I suppose that's because I'm moving through the world and keeping it offline. Though I'm tapped into a lineage where space is the place and the movement is set to allow. So please. We'll be right back. Es ist hier die Tiefenschärfe bei Byte FM. Begonnen hat sie erneut mit Musik aus dem neuen, unglaublichen Album Motherless Father von Lefto Early Bird aus Brüssel. Love Supreme Part 1 and 2 war das natürlich eine versteckte Hommage an dieses unglaubliche Stück von John Coltrane. Hier wieder mit Ain't About Me, der für die Vocals verantwortlich ist. Und diesem ganzen Album, das ich hier wahrscheinlich irgendwann mal, werde ich hier alle Tracks daraus gespielt haben, befürchte ich fast schon in den nächsten 2 bis 11 Sendungen. Auf jeden Fall hört man dem ganzen Album, was für mich persönlich wirklich ein Meisterwerk ist, man hört es dem Album an, dass das ein mit fast allen Wassern gewaschener, vielgereister DJ und Intellektueller gemacht hat. Unglaublich. Lefto, Motherless Father. Und als nächstes neue Musik von LB, See a Ghost. This is the ghost. hört Byte FM, genau dieser mystische Style, den er so gut beherrscht. LB war das gerade mit See a Ghost, aber das Mystische, das ist ja auch irgendwie verständlich, wenn man gerade einen Geist gesehen hat. Als nächstes ein schon älteres Stück von Caliber aus Belfast. Der hat in einem neu eröffneten Club in meiner Heimatstadt Wuppertal kürzlich aufgelegt. Und das werde ich so schnell nicht vergessen. Ihr hört die Tiefenschärfe bei BeidFM und ich komme jetzt zum BeidFM-Album der vergangenen Woche. Eine Band und ein Style, ein Sound, der mich und auch die Tiefenschärfe schon ziemlich lange begleitet. Alla Sala kommt ins Zimmer, heißt das neue Album von Huang Bin aus Texas. Der Name Huang Bin, der kommt ja aus dem Thailändischen, bedeutet so viel wie Flugzeug. Aber hier geht es in diesem Album nicht um Flugzeuge, sondern eher ums Wohnzimmer. Kommt ins Zimmer, Alla Sala, es ist wirklich Wohnzimmer-Sound geworden. Ganz, ganz wunderbare Musik wieder von diesem Trio aus Texas. Huang Bin, ich möchte 1553 spielen, den Opener des Albums. Hört BeidFM und ich gebe es zu, man muss sich drauf einlassen, auf diesen Minimalismus, auf diese Langsamkeit, auf dieses, dass eigentlich nicht viel passiert, aber dann eben doch wieder irgendwie. Alla Sala, wunderbares neues Album von Huang Bin und wo wir hier schon bei Gitarren sind, wir begeben uns jetzt auf einen staubigen Pass in über 3000 Metern Höhe in Südamerika. Dort ist das Stück nämlich entstanden. Diese Gegend heißt Altiplano und geschrieben haben das Stück im Auto, als sie auf den Grenzübertritt warteten, Erlend Öje und La Comitiva. FM. Ich hab lange gebraucht, es endlich einzusehen. Deine Zeit mit mir ist dabei, zu Ende zu gehen. Ich hab so lange gebraucht, es mir einzugestehen. Geht nur weiter, wenn es aufhört, sich um deins zu drehen. Ich hab lange gebraucht, um richtig hinzusehen. Nicht jeder Pakt ist dafür gemacht, ihn einzugehen. Ich hab so lange gebraucht, mir einzugestehen, nicht alles ist Magie, sondern einiges auch Traumaphänomen. Vielleicht kapier ich's nächste Woche oder schon morgen. Für schöne Narben sollte man die Wunden gut versorgen. irgendwo da draußen in dieser kalten Welt freut sich schon ein Mensch auf dich, mit dem es dir gefällt. Vielleicht kapier ich's nächste Woche oder schon morgen. Für schönen Abend sollte man die Wunden gut versorgen. Irgendwo da draußen in dieser kalten Welt wird die Geschichte ein kleines bisschen anders erzählt. Ist hier immer noch die Tiefenschärfe bei Byte FM. Zwei Stücke in einer Reihe waren das gerade. Zunächst das wunderbare, minimalistische Altiplano von Erland Oeje und La Comitiva. Und gerade das war Schöne Narben von Nina Bausch. Ist noch gar nicht veröffentlicht, da ist sie gerade erst bei. Ich finde es aber sehr schön. Nicht nur vom Minimalismus her, sondern auch von den Texten. Extrem persönlich das Ganze. Kennengelernt habe ich sie bei einem Konzert in Wuppertal und dankenswerterweise hat sie da nicht nur live gespielt, sondern mir eben auch die bisher noch nicht veröffentlichte Musik zugeschickt. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt, möchte später noch ein weiteres Stück spielen, aber erstmal ein Klassiker von mir persönlich, Move D, Something About the D. ruft die Something About The D, heißt das Stück, und die Platte, die gerade rausgekommen ist, gespielt hier in der Tiefenschärfe bei Byte FM. Und als nächstes möchte ich einen Byte FM-Kollegen von mir zitieren, Klaus Vier, der hat mal gesagt, eine langweilige Platte ist immer noch besser als eine schlechte Platte. Und ich glaube, der jetzt folgende Künstler aus Norwegen, der wird weder jemals eine schlechte Platte oder einen schlechten Remix machen, noch einen langweiligen Remix. Kann er gar nicht, glaube ich. Neue Musik von Compost Records aus München, Arnau Obiols, noch nie gehört, und Kajak mit San Diego in einem Prinz Thomas Remix. Großartig. gehört bei FM. Das war gerade ein neuer Remix des Norwegers Prinz Thomas. Wieder sehr gelungen, seinem ganz eigenen Stil, mit einer ganz eigenen Percussion. Da bleibe ich persönlich immer dran hängen. Hat schon so gefühlt 100.000 Remixe gemacht und diverse Platten veröffentlicht, aber es wird nie, nie, niemals langweilig. Und bevor ich zum letzten Stück der heutigen Sendung komme, möchte ich noch kurz einladen in Holgers Eck auf so 9, 10 Bier, paar Körnchen, genau sowas. Tiefenschärfe bei Byte FM, das war gerade erneut neue Musik, bisher unveröffentlichte Musik von Nina Bausch, Holgers Eck mit einer erneut sehr präzisen Sprache, an der ich irgendwie hängen geblieben bin. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt an Musik von Nina Bausch. Wer auch unermüdlich veröffentlicht, ist der Brite Fortet. Kieran Hepton heißt er bürgerlich. Three heißt nicht sein drittes, sondern sein ungefähr 11. Album, aus dem ich erneut Musik spielen möchte. Habe ich, glaube ich, in der vorvergangenen Sendung schon getan. Three Drums heißt das letzte Stück dieser heutigen Tiefenschärfe. Ich bin Dirk Domin und raus und ich danke fürs Zuhören. Bis bald. Byte FM. Hi, ich bin Martin Böttcher. Elektro Royal und Time Tunnel heißen die Sendungen, die ich hier bei Byte FM moderiere. Ihr wisst es, Byte FM ist ein ganz besonderes Radio. Wir alle, die hier arbeiten, lieben die Musik, leben dafür. Aber wir haben natürlich auch ziemliche Kosten, um diesen ganzen Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht bei unserer Arbeit unterstützen könntet. Zum Beispiel, indem ihr Mitglied im Förderverein Freunde von Byte FM werdet. Das Ganze findet sich ganz einfach bei uns auf der Homepage byte.fm. Und dann unter dem Menüpunkt Freunde. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank für euer Engagement.